Die Campus Radio Kiel WG. Heute. Bluetooth? Ey, Kathi, hörst du das? Ich glaube, Basti vereinigt sich gerade mit einer Frau. Danke, Captain Obvious. Wusstest du, dass beim normalen Beischlaf knapp 80 Kalorien verbrannt werden? Das ist nicht nur für den Hormonhaushalt, sondern auch gut für die Figur. Wahnsinn, Kai. Wahnsinn. Ja, oder? Es ist mir egal, Kai. Erklär mir lieber, wie sie zu ihm reingekommen ist. Beziehungsweise wann? Wir waren doch den ganzen Tag hier. Ist sie etwa über den Balkon geklettert? Wir wohnen im zweiten Stock. Keine Ahnung. Wieso? Stört dich das? Meinst du etwa, sie steckt uns an? Weiß ich doch nicht. Ich bin nur verwirrt, wie sie da reingekommen ist. Sag mal, wie ist deine Freundin bitte reingekommen? Hä? Wieso? Wieso hast du dein Headset bitte auf? Na, Bluetooth, damit ich euch beim Zocken nicht höre. Basti, ist denn Bluetooth an deinem Headset auch an? Ups. Oh Mann, WG-Leben mit Männern ist nie einfach.